Noch was ganz Neues aus dem Hause Cosmo Nova. I'm not walking. Check the beats, baby! Also, wo sind die Hände? Yeah. Gute Leute! place, London! Come on! Bass in the place, London! Hey, hey, hey! Bass in the place, London! Shake your ass! Bass in the place, London! Bass in the place, London! Bass in the place, London! Bass in the place, London! Bass in the place, bass in the place, bass in the place! Euch nackig. Noch mal alle zusammen! Ja, Hardcore im Bett. Und? Ja! Schreibt mich an!

sex with a machine. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Like a sex machine. I just can't get enough. Freunde, ihr habt doch wohl nicht über Weihnachten alle Spinat gegessen, oder? Gebt Kenne! We'll be right back. Motorola Mix Mission. Ja, ich merk schon, ihr wollt eh nur schmusen. Ah. Ja, sorry, so hört sich's an, wenn man sich dauernd unterwegs ist. Ich kann schon immer schreien. Kuschelrunde. Give us this day. Damenwahl. Give us this day. All that you showed me. The music and the people jumping to the scenes. Hey, lecker, lecker! Neuke, neuke! Come on!

Yo, Freunde der Nacht, wir sind immer auf Sunshine Live. Hier im Go-Park, eine Viertelstunde lang. Check it out! Mission. Freunde Nacht, wo sind die Hände? Go-Park, lass was hören! Jessica.